Ja, das war Musik gespielt, Gitarrenmusik, wie man gehört hat, gespielt von Gisbert Watty. Und zwar eine Kontemplation für Solo-Gitarre von Thomas Rainer, komponiert 1987 bzw. 97. Thomas Rainer ist ein deutscher Komponist, der in Australien lebt und Solo- und Orchesterstücke komponiert und bei Hans-Werner Henze studiert hat, unter anderem. Gisbert Watty interessiert sich besonders für Kammermusik und zeitgenössische Musik und ist vertreten bei einem Konzert am 29. Mai im Künstlerhaus Faktor um 18 Uhr, ist das schon vorgemerkt, 18 Uhr. Shut up and play your guitar or maybe some accordion. Gitarre elektrisch und auch akustisch mit Gisbert Watty, E-Gitarre, das Lux Nova Duo Lydia Schmidt, Akkordeon und Jorge Paz Gitarre, den Sound macht Philipp Krebs. Es sind mehrere Stücke, unter anderem eins von Thomas Rainer, den wir gerade als Komponisten gehört haben bei dem Kontemplationsstück. Und das ist also ein Konzert am 29. Ich gehe dann nochmal einen Tag zurück. Am selben Tag, auch um 18 Uhr, gibt es ein Duo-Konzert in der Hauptkirche St. Jakobi, Jakobikirchhof 22. Da ist es zum Beispiel so, dass der Eintritt Spende ist. Bei dem Künstlerhaus Faktor waren es 10 Euro. Jetzt nochmal zurück, Hauptkirche St. Jakobi. Das Konzert hat den programmatischen Titel Licht, und zwar geht es um Farbklang in sakraler Architektur. Ein Stück von Annette Stenzel wird gespielt, Memory of Light, für Grafik, Action und Orgel. Und dann eine Aufführung des Kollektiv Gong-Projektes mit Enno Grön, Feng Ku, Xi Wen Wang und Dong Su. Das sind also mehrere Teile, zweiteiliges Konzert. Und es geht um Farbdrucke, Farbklang in sakraler Architektur. Einen Tag vorher, am Freitag, also am 28., heute in einer Woche, ist eine Performance, die Performance 26, Spiegel des Moments. Und zwar ist es eine Farb-, Tanz- und Sound-Performance mit Dynamik in diesen drei Dimensionen, mit Bruna Luna, Tanz, Jörn Müller, Percussion, Sound, Stimme, Pavel Ehrlich, Live-Painting, Klaus Hofrichter, Gitarre, Chris Meyer, Keyboards. Am Tag davor eben dieses vorher genannte Club Katarakt-Konzert mit dem Memoriam Matthias Kaul um 19 Uhr am Donnerstag im Kampnagel. Und am selben Tag beginnt auch eine Ausstellung bzw. eine Aktion von Heike Wummelsdorf, und zwar die Klangkarte Hamburg-Bahrenfeld, die den Titel hat Schallleistungspegel. Es geht um die Sondierung von den verschiedenen Schallleistungspegeln im Außenraum. Also diese Pegel sind eben wahrnehmbar, und da hat Heike Wummelsdorf eine Klangkarte erstellt mit den verschiedenen gemessenen Pegeln an Orten, die so Bahrenfeld, Altona, Ottmarschen, glaube ich, ist auch so ein bisschen dabei, sich hinziehen. Und da ist eine Klangkarte entstanden, die dann an den Orten des Blood Edges Festivals und im Haus für Klangkunst-Enthusiasten namens Strohbreden auslegt. Die Adresse von Strohbreden kommt nochmal irgendwie ins Spiel, später bei Ausstellungen, aber ich sage es schon mal kurz. Strohbreden ist Bahrenfelder Chaussee 144. Das Künstlerhaus Faktor, von dem ich gerade sprach, mit dem Konzert, bei dem der Gitarrist Gisbert Watty spielt, das ist in der Max-Brauer-Allee 229. Und wir gehen weiter im Kalender und kommen dann auf den Samstag, den 29., nicht 18 Uhr, wie das Konzert mit Gitarre, sondern um 20 Uhr. Da ist, ich glaube, das ist aber abgesagt, oder? Zollo ist abgesagt. Zollo ist abgesagt. Ja, das halte ich mich mal zurück, das anzukündigen, nicht, dass es da Missverständnisse gibt. Dann kommen wir gleich auf das dritte Konzert an dem Abend. Am 29. Mai um 20 Uhr im Centro Sociale ist Veranstalter Gunnar Letto als Veranstalter der Frequenzgänge und hat da seine 92. Veranstaltung, sein 92. Konzert, die den Titel hat Frequenzgänge 92, Mittelwellen, Phänomene der Instabilität. Mit dabei sind Miyako Klein, Petzold Rekord, also Petzold ist so eine abgewandelte Form von großer Blockflöte, Ute Völker Akkordeon, Nina Polaschek aus Wien spielt Kontrabass, Mario Di Vega Electronics und Gunnar Letter himself E-Bass, Objects und Electronics. Und Miyako Klein benutzt zwar die Blockflöte, vielen aus ihrer Schulzeit vertraut, aber in einer Art und Weise, die den Schülern meistens verboten wird in der Schule. Und ich will jetzt daraus keine Reihung machen, aber auf jeden Fall geht es auch Ute Völker in ihrem Akkordeonspiel um Extended Technik, also um erweiterte Techniken mit dem Akkordeon und ebenso Nina Polaschek am Kontrabass. Mario de Vega ist ein sehr rühriger mexikanischer Elektroniker, der in Berlin lebt und neben Installationen viele Konzerte mit eben Elektronik macht und dabei sich auseinandersetzt mit Phänomenen des Versagens, der Verletzlichkeit und der Instabilität. Gunnar Lettow präpariert sein E-Bass mit Alltagsgegenständen und Objekten wie Essstäbchen, Motoren und Bürsten. Und da ich die anderen schon mal vorgestellt habe, jetzt eine Aufnahme mit Mario Di Vega, Di Vega elektronisches Solo, das er gespielt hat im Stadtgarten Köln 2013. Thank you. Schnitt aus einem Konzert mit Mario de Vega, Electronic Solo. Mario de Vega ist am 29. Mai um 20 Uhr mit bei den Frequenzgängen 92, dem Konzert im Centro Soziale Sternstraße 2 im Rahmen des Blood Edges Festivals. Und das Programm ist voll und ich gehe gleich weiter zu dem Sonntag, dem 30. Mai. Eine ganz besondere Lokalität, um 16 Uhr ist es, und zwar das Aquarium Illigers Weg 14a. Und das ist irgendwie von draußen zugänglich, also man kann da draußen sehen, wie da aufgelegt wird. Es soll Slow Techno zwischen Barmbek und Styles Hope sein. Und die zwei, die das machen, heißen Late Turner und Ulsen, die präsentieren Tagesschau live. Sie spielen eine Live-Version ihres einstündigen Downtempo-Techno-Tracks Tagesschau. Die Band ist ein Elektro-Duo aus den Kreisen der Hamburger Kollektive Niederwold Houdini und Paradise Symbiosis. Das Konzert findet in einem rundherum verglasten ehemaligen Kiosk auf dem Platz zwischen Lorichstraße und Illigers Weg statt. Da der Platz öffentlich zugänglich ist, wird es wahrscheinlich selbst bei Corona-bedingten Beschränkungen möglich sein, das Konzert von draußen durch die Fenster zu erleben. Der Veranstaltungsort befindet sich auf der Grenze zwischen Barmbek, Nord- und Steilshoop, ein bisher blinder Fleck auf Hamburgs musikalischer Landkarte und damit eine absolute Off-Location für experimentelle elektronische Musik. Ich hatte noch kurz das Vergnügen, mit einem von den beiden Auftretenden zu sprechen und die wollten eigentlich da Stühle aufstellen, aber das hat dann das Bezirksamt irgendwie verboten. Aber gut, eine Stunde ist ja auch nicht so unsagbar lang, da kann man vielleicht auch stehen drumherum. Okay, das also am Sonntag, den 30. Mai um 18 Uhr, Aquarium Illigers Weg 14a. Und um 19.30 Uhr kann es gleich weitergehen in der St. Petrikirche, ganz andere Location. Und zwar die St. Petrikirche in Hamburg-Altona, Schillerstraße 22. Ist wahrscheinlich den wenigsten bekannt. Schillerstraße ist so eine Seitenstraße von der Ehrenbergstraße und nicht weit vom Altonaer Museum entfernt. Spielt ein Duo, das Duo A und O, Eva Zöllner Akkordeon und Kerstin Petersen Orgel. Und zwar Musik von Ruta Baidere, Anna Schilagi, eine Uraufführung, Oksana Omelchuk, Alyssa Aska, Elina Lukjanova und ja, und im Duo A und O, also von denen ist die Musik. Und beide sind schon ein eingespieltes Duo, die eben hier ein Repertoire zusammengestellt haben, ausschließlich von Musikerinnen. Das also am 30. Mai in der St. Petrikirche Hamburg-Altona in der Schillerstraße 22 um 19.30 Uhr. Und dann komme ich auch schon zu der nächsten Veranstaltung am selben Tag, aber später, eine halbe Stunde später, 20 Uhr, auf der MS Stubnitz, ein Riesenensemble. Wir wissen nicht, wie viele Musiker da tatsächlich denn kommen. The Dorf. The Dorf ist ein Kollektiv mit einem Pool von derzeit 30 Musikern aus dem Ruhrgebiet und feiert 2021 seinen 15. Geburtstag. The Dorf, ja, zielt nicht auf scharfe Abgrenzung, Distinktion und Wettbewerb, sondern ringt mit den Menschen um den größtmöglichen gemeinsamen Nenner. Das sagt jetzt noch nie so konkret viel über die Musik aus, aber vielleicht ein bisschen mehr mit Name-Dropping kann man sich vorstellen. Im Lauf der Jahre hat The Dorf 7 Tonträger veröffentlicht, unter anderem zusammen mit FM Einheit, der ist sicher einigen bekannt, Kaspar Brössmann, Phil Niblock und einen Animationsfilm herausgebracht. Und von der gerade genannten CD mit Phil Niblock will ich zumindest anspielen einen Track. Die CD hat den Titel The Dorf Phil Niblock und ist 2019 im Mai, also vor 2 Jahren, erschienen auf Bandcamp. Und da gibt es den Track Nummer, ich weiß es nicht, Nummer 4, glaube ich. Der ist allerdings ohne Phil Niblock und da können wir ein bisschen was hören von The Dorf. We'll be right back. Ja, es gibt noch einen Nachtrag für den Sonntag, den 30.05. um 18 Uhr. Dort spielt das Tonart Ensemble und hat dieses Jahr zu Gast die Sängerin Zymin Samavati. Zymin Samavati ist eine Sängerin, Pianistin und Komponistin aus Berlin, die geprägt ist von Klassik, Pop, Neue Musik, Jazz und persischer Lyrik. Als Sängerin ist sie mit ihrem Quartett Zyminology erfolgreich und leitet zusammen mit Ketan Bhati das Trickster Orchester. Genau. Sie ist eben zu Gast beim Tonart Ensemble, das seit über 30 Jahren ein Ensemble, welches sich der improvisierten Musik widmet, ist. Genau. Und im Konzert wird zu hören sein eine Komposition von Zymin Samavati, die sie in Zusammenarbeit dann mit dem Tonart Ensemble erarbeitet hat und beim Blood Ashes Festival zur Uraufführung dann kommt. Das Ganze findet statt in der Christianskirche, Ottenser Marktplatz 6 und kostet 12 oder 8 Euro Eintritt. Genau, das war der Hinweis von Felix Meyer. Glücklicherweise noch rechtzeitig an mich gekommen. Das Konzert ist leider nicht enthalten in dem Programmheft, aber auf der Webseite ist es nochmal nachzusehen, das Konzert des Tonart Ensembles. Und ja, wir können ja weitergehen im Programm. Das nächste ist, glaube ich, auch abgesagt, das Quartett Asymmetry, oder? Wenn ich das sehe, richtig sehe. Gut, dann lasse ich das einfach wegfallen und gehe dann weiter zum Montag, den 31. Mai im Westwerk, Admiralitätsstraße 74. Das findet, glaube ich, statt, so wie geplant, und zwar Solo im Duo, choreografisch, akustisch, improvisiert, inszeniert. Der Musiker ist Leonid Karlamov und die Tänzerin ist Trinidad Martinez. Aus dem Text im Programmheft: lauschend zu Solo, zu zweit, jeder Schritt auf ein Zeichen wartend, um eingefroren zu werden, wie ein solcher Zustand es will. Soweit die Ankündigung für das Konzert am Montag, 31. Mai, 18 Uhr. Und zwei Stunden später beginnt ein Konzert, das mitorganisiert ist von Felix Meyer. Ich kündige es mal so ein bisschen an. Montag, 31. Mai, 20 Uhr, Westwerk, Admiralitätsstraße 74, Eintritt 7 oder 5 Euro, Kollektiv Spawn, Improvisers Creative Appetite. Maria Jönsson, Bassflöte, Jana de Treuer, Saxophone, Hi Him Schick, Saxophone, Pedro González Fernández, Violine, Assis Lewandowski, Cello, Sascha Brosamer, Turntables, Felix Meyer, Trombone und Chris Kultkep Double Bass, also Kontrabass. Und jetzt folgt ein englischer Text, den lasse ich gern Felix oder interpretieren, warum es da geht. Das hat nämlich eine gewisse besondere Vorgeschichte, aber da können wir ja gleich im Gespräch drauf kommen. Vorgeschichte weiß ich nicht. Also einfach die Sache in der großen Gruppe zu improvisieren, ist selten möglich, logistisch einfach auch schon. Da dachte ich, bietet sich das Festival an, da in der größeren Gruppe zusammenzukommen und über einen Zeitraum von, in dem Fall jetzt sind es dann 4 Tage, zusammen zu proben, mit dem Ziel, im Konzert dann in der Lage zu sein, in so einer doch recht großen Gruppe von neuen MusikerInnen dann ohne ein starkes, auf eine Art dann irgendwie auch einschränkendes Konzept eben frei zusammen zu improvisieren, ohne dass es auf der einen Seite zu dicht und zu viel wird und das andere auch irgendwie vielleicht negativ extrem wäre ja, dass man oder alle sich irgendwie extrem zurückhalten und das dadurch dann auch irgendwie ein bisschen unspannend sozusagen wird. Genau, und da möchten wir eben über die 4 Tage, wo wir uns vorher schon treffen, da einfach viel zusammenspielen und sprechen eben vor allen Dingen auch um mögliche Schwierigkeiten halt offen zu legen und da Strategien irgendwie gemeinsam zu entwickeln, wie, ja, wie man dem aus dem Weg gehen kann. Du kennst auf jeden Fall alle, die da jetzt eingeladen sind, mehr oder weniger gut? Oder? Ja, nicht alle, aber die nicht meisten. Alle. Ja, ja, okay. Hast du mit denen schon gespielt oder ist das jetzt so eine neue Situation? Es gibt dabei, glaube ich, jetzt zwei Leute, mit denen ich noch nicht gespielt habe, aber sonst habe ich mit allen schon gespielt. Ja. Und ich meine, nur zur Erklärung, weshalb ich das so auch so angekündigt habe, weil zum Beispiel vorher bei den Frequenzgängen ist eben so eine Art Tradition auch unter den improvisierenden Musikern, unter bestimmten Szenen, jetzt zu sagen, gut, das ist jetzt ad hoc, also ganz spontan, keine Vorbereitung, kein vorher zusammen spielen und da hast du jetzt irgendwie einen anderen Weg gemacht und eben auch diese Situation, wie du gerade beschrieben hast, eben so ein Festival auch dazu genutzt, jetzt, dass ihr euch mal Zeit nehmen könnt, um das irgendwie so ein bisschen euch auch so reinhören in das Spiel des anderen oder Gedanken oder Ideen zu fassen, wie das aussehen kann. Ich habe jetzt einige Aufnahmen von den Musikern gesucht, die mir noch gar nicht so bekannt waren, die jetzt in dem Rahmen auftreten. Zum Beispiel Jana de Treuer ist eigentlich, lebt, glaube ich, in Hamburg, soweit ich weiß, spielt Saxophone, hat ein Ensemble, also spielt, tritt auf mit einer Musikerin, die, wie heißt die nochmal, mit zusammen mit Kelsey Cotton, genau. Das Duo nennt sich There's No Air in Space und davon habe ich jetzt eine Aufnahme, die ich mal anspielen kann. Wir haben ja irgendwie insgesamt ein bisschen knapp Zeit, aber wir wollen ja auch Musik hören. Okay. Is it low? Low? Is it in the middle? Is it so? Is it low? Why isn't it? Why is it? It isn't. Why? Was it? Isn't. Was it? Why is it? It was. Why is it? Ah. Oh. Is it music? Is it so? Is it soon? Ja, das war ein Stück von Thomas Kessler, komponiert. Thomas Kessler ist ein Schweizer Komponist, war lange Zeit Leiter des Electronic Beat Studios in Berlin und wird als Pionier der elektronischen Musik bezeichnet. Der hat dieses Stück namens Is It? Fragezeichen komponiert 2002 und aufgeführt oder interpretiert wurde das von Jana de Treuer. Sie hat dabei Saxophon gespielt. Und Kelsey Cotton, Stimme. Und die zwei zusammen sind eben das Duo There is No Air in Space. Und Jana de Treuer, deshalb sprechen wir jetzt drüber, spielt oder ist beteiligt an dem Konzert Kollektiv Spawn am 31. Mai im Westwerk. Felix, hast du das eigentlich alleine organisiert oder ist es ein Sonopol-Konzert? Nee, das nicht. Es war schon meine Idee so irgendwie. Wie bei vielen Sachen irgendwie hat Chris Kultkepp mich unterstützt oder ich generell irgendwie bespreche ich alles immer gerne mit Leuten. Irgendwie so. Genau. Und ja, so haben wir auch dann das die Band sozusagen oder das Ensemble zusammengestellt. Auch ein bisschen so mit Pandemie-Rücksicht irgendwie, also zum Beispiel Maria Jönsson irgendwie, die in Estland lebt, die kann jetzt irgendwie nicht kommen, wegen Fliegen ist halt schwierig und diese Sachen. Ach so, okay. Und das haben wir von vornherein so geschaut, dass wir nicht zu viele Leute von weit weg einplanen, die dann irgendwie am Ende nicht kommen können und so. Und genau. Du organisierst sonst ja auch diese Sonopol-Konzertreihe. Da hast du letztes Jahr ein Konzert mit Martin Schüttler. Hans Schüttler, ja. Hans Schüttler, genau. Es gibt einen Martin Schüttler, gibt es auch, aber Hans Schüttler organisiert und zwei anderen Musikern, die habe ich jetzt nicht mehr so von den Namen auf dem Schirm. Egal. Gut, und das ist jetzt irgendwie ein anderes Projekt des Kollektiv Spawn. Du bist schon seit, wir kennen uns jetzt, glaube ich, jetzt 2 Jahre oder 2,5 Jahre. Nee, ein bisschen länger schon. Du hast früher, glaube ich, viel auch auf der Vettel organisiert, da diese Konzertreihen in dem, wie hieß das nochmal? Kulturdeich hieß das. Kulturdeich, ne? Ja. Das gibt es leider nicht mehr. Das ist verschwunden von der Bildfläche. Das waren Konzerte, die ich eigentlich ganz witzig fand, irgendwie, weil die auch so irgendwie so in der, so im Übergang von Schrebergarten und sozusagen ja, Bauwagen und Kulturprojekt irgendwie so waren. Und ja, gut, das ist die Geschichte. Und das letzte Konzert war in der Kirche auf der Vettel, ne? Und jetzt im Westwerk. Du hattest vorher gesagt, du bist es noch nicht ganz sicher, wie das klappt im Westwerk. Das stellt sich dann noch raus, oder? Genau, also es wird ja eh auf jeden Fall gestreamt und ich bin nicht zu optimistisch, dass für die doch irgendwie recht kleinen Veranstaltungsorte, die es überwiegend beim Festival ja auch dann sind, Publikum zugelassen sein wird. Ja, gut, aber am besten nachgucken. Wir werden das so machen auf der Webseite des Blurred Edges Festivals oder auf der www.vamh.de Seite. Ist es denn so, dass da dann die, ich glaube, wir wollen das so organisieren, dass da die Direktlinks zu dem YouTube-Stream dann sind? Sind sie jetzt schon, ja. Also das sind sie jetzt schon, genau. Da kann man sich da praktisch auch vorher anmelden, dann wird man nochmal von YouTube aufgefordert, hallo, jetzt kann sein, dass es gleich anfängt. Und über Facebook läuft es, glaube ich, auch, wenn das alles funktioniert. Wir hoffen, wir gehen davon aus, dass es alles funktioniert, kann man sich dann irgendwie schlau machen. Bevor wir noch ein bisschen mehr auf deine Musik einsteigen, wollte ich noch ein Stück spielen von Hi Him Chick. Der spielt Saxophone und er hat ein Stück aufgenommen, das das den Titel hat I Can't See the Light von 2017. Das ist für Sopransaxophon Implanted Light, also mit einbezogenem Licht und Video. Und die Ideen für das Stück sind ihm im Kopf, seit er an einem Protest Aktion beteiligt war in Hongkong, dem Ort, wo er aufgewachsen ist. Er lebt inzwischen, glaube ich, in Hamburg oder Berlin? Bremen. In Bremen, okay. Spielt Saxophon und arbeitet auch mit Computer-Performances in freier Improvisation und Komposition und hat aber schon einen gewissen Stand auch in der Saxophon-Community, also war schon beim World Saxophone Kongress eingeladen und beim Darmstadter Sommerkurs. Und davon, also ich spiele jetzt das kurze Stück I Can't See the Light, Chi Chem Chik, Saxophon Solo. Als zweiten Track hörten wir Maria. Maria aus dem Album Transoceanic, erschien vor einem Jahr bei Bandcamp, und zwar eine Produktion von Sascha Brosamer, Schellackplatten, Turntables, Grammophone und Pure Data, eine Musiksoftware. Und auf dem Track 2, den wir gerade gehört haben, war auch dabei Felix Meyer, Posaune, das Instrument deiner Wahl seit langem. Ja, ich weiß gar nicht, du hast angefangen in der Blaskapelle, so ganz bodenständig sozusagen. Ja. Ja? Und das hatte ich irgendwie dann festgehalten an der Posaune, oder? Hast du schon mal, du hast auch andere Instrumente gespielt, ne? Ich habe auch andere Sachen gespielt, ja. Ich habe aber halt, glaube ich, mich mit nichts so intensiv beschäftigt. Ich habe auch sonst keinen Unterricht eigentlich gehabt. So, ja, ist ein tolles Instrument auch denke ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Und dann bist du nach einiger Zeit nach Hamburg gekommen, glaube ich, über einen Umweg über Berlin, oder? Ja, genau. Ja, und war für dich schon damals klar, dass du dich für improvisierte Musik interessierst, oder hat sich das so im Laufe der Zeit entwickelt? Nee, improvisierte Musik so habe ich in Berlin dann kennengelernt. Ja, da war da doch schon sehr schnell sehr begeistert von irgendwie, und ja, hab dann, ich war vielleicht ein Jahr in Hamburg gewesen, so, es hört sich ein bisschen komisch an, das ist also eine bewusste Entscheidung irgendwie so, war es wahrscheinlich auch nicht, aber wurde mir dann so klar, dass ich das irgendwie intensiver weiter verfolgen möchte irgendwie so, und ja. Und Sascha kennst du aber, glaube ich, schon länger, ne? Der ist ja, oder täusche ich mich da? Nee, Sascha kenne ich seit 7 Jahren oder sowas. Okay, denke ich. Ja, ist ja schon länger. Kann man schon sagen. Der ja auch mehr aus Süddeutschland kommt, aus Freiburg, glaube ich, ne? Sascha Brosamer, der auch so Klanginstallationen macht. Vielleicht kann man noch eine hören. Ist ganz witzige. Und die Posaune spielt für dich ja. Ja, gut, das ist dein Instrument, und da bist du ja auch in verschiedenen Ensembles unterwegs. Du hast auch einiges mitgebracht, von dem wir jetzt auch mal gerne mal was spielen können. Dein Vorschlag war, glaube ich, von der CD, über die du am besten selber was sagst. Das ist, wir hören was von einer CD, die hoffentlich bald dann im Juli, ist das geplant, erscheint. Die ist bei Creative Sources Records, kommt die dann raus, ist zusammen auch mit Chris Kultkep, Kontrabass, von der wir es vorhin schon hatten, und zwei Berliner Musikern, Lorena Izquierdo Stimme und Aziz Lewandowski am Cello. Ja, die CD oder die Aufnahmen sind entstanden vor mittlerweile schon mehr als einem Jahr, noch unmittelbar eigentlich bevor die Pandemie dann losging. Schon ein bisschen konnten wir das vielleicht nicht erahnen, aber wir waren schon irgendwie so ein bisschen irgendwie unsicher und sowas. Ja, und wie das dann so ist, dauert das halt doch alles lange, bis es dann aufbereitet ist entsprechend. Genau, hören wir einfach mal rein vielleicht. Genau, das ist... Du wolltest den Track 3 hören, und jetzt hoffe ich, dass der jetzt zu hören ist. Oha. Oha. Oha. Kai, Kai, Idea Kai, Kai, Idea Kai, Kai, Idea Kai, Kai, Idea Kai, Kai, Idea Kai, Kai, Idea Kai, Kai, Oha, Idea Kai, Kai, Kai, Kai, Idea Kai, Kai, Oha, Idea Kai, Kai, Kai, Kai, Kai. Mostly. Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, la idea, kai, la idea, kai, oja, oja, la idea, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, oja, la idea, kai, kai, kai, kai, kai, la idea, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, Thank you. Ja, wir sind in der zweiten Stunde der Klingding-Sendung, der Sendung über aktuelle oder für aktuelle Musik. Und das Thema heute ist das Blurred Edges Festival vom 27.05. bis 13.06. in Hamburg. Also beginnend nächsten Donnerstag und noch nicht genau wissend, ob das nun vor Publikum oder nicht möglich ist. Auf jeden Fall gibt es bei von den, wie viel sind es, 45 oder 48 Konzerte, gibt es 45 Veranstaltungen, gibt es, glaube ich, von bei 38 oder so absehbar einen Videobeitrag, entweder als Livestream oder vorher vorbereitet, also praktisch ein vorproduziertes Video extra für diesen Anlass, das dann zu sehen ist, um richtig gut auf dem Laufenden zu sein und auch den Link einfach zu finden zu den dann gezeigten Videos im Netz, ist es am einfachsten auf die Webseite www.blurrededges.de oder www.vamh.de zu klicken und da an dem jeweiligen Tag dann sich die Information über die Konzerte, das Konzert zu holen, das dann stattfinden wird im Rahmen von Blurred Edges. Und heute im Studio sind Felix Meyer und Gerd Vierkürter. Und gerade hörten wir ein Stück von der aktuellen CD, die erschienen ist, noch nicht erschienen ist, genau, bei Creative Sources Recordings. Felix Meyer hat gerade die Besetzung und die Musikerin kurz angedeutet. Und wir sprachen vorher darüber, dass letztes Jahr Hans Schüttler im Rahmen von Blurred Edges bei einem von Felix Meyer organisierten Konzert zu hören war. Und von ihm hast du auch, mit ihm bist du einem Duo oder habt ihr eine feste Besetzung sozusagen? Ja, wir spielen seit Ende letzten Jahres sehr regelmäßig, wenn es möglich ist, einmal die Woche zusammen und nehmen immer alles auch auf und werden da auch bald eine CD machen. Ah ja, ja. Okay. Und du hast was mitgebracht, das ist eine Aufnahme von eurem... Genau, von unserem Duo. Zusammenspiel. Ja. Gut, dann muss ich jetzt mal den richtigen Regler hochschieben. Genau. Okay, Hans Schüttler, kannst du sagen, welches Instrument oder was er speziell da spielt? Was jetzt genau auf dieser Aufnahme, weiß ich. Also es gibt einmal dieses Klavichord, ein Tasteninstrument mit aber nur einer Seite, was dann irgendwie quasi mikrotonal ist auch. Und sonst halt ein Döpfersystem und diverse Max MSP Patches. So. Okay. Ganz cool. Alle Kenner wissen jetzt Bescheid und wir hören das jetzt. Okay. Okay, das war ein Duo-Stück von Felix Mayer, der heute im Studio ist, zusammen mit Hans Schüttler, Felix Mayer Posaune. Und es ist kein Geheimnis, er ist auch mit in der Organisation des Blood Edges Festivals beteiligt, seit gewisser Zeit im Organisationsteam des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg. Und ja, wir können ja auch ein bisschen über so aus dem Nähkästchen plaudern, wie das so entstanden ist, das Festival, das Festivalprogramm. Also konkret sieht es so aus, dass es dann im Herbst so die Planung gibt, ungefähr welcher Zeitraum. Das war so nach dem letzten Festival im November, wusste man natürlich noch überhaupt nicht, wie jetzt, wann das jetzt sich so wie entwickelt in Bezug auf die Corona-Pandemie. Und da gab es dann so eine Mehrheit in der Organisationsgruppe, die für Ende Mai, Anfang Juni war. Und dann gibt es sogenannte, ja, immer vertretene Veranstalterinnen und Veranstalter bei dem Festival, die dann die ersten Vorschläge machen für ihre Konzertsets, die dann circa Mitte Januar feststehen. Und es gibt die Ausschreibung von dem Verband für Aktuelle Musik Hamburg an die Musikerinnen in Hamburg, Vorschläge zu machen für Konzerte, die dann auch in einem leider immer noch ein bisschen bescheidenen Rahmen gefördert werden können, im Rahmen von Blood Edges. Und das zieht sich dann so bis Anfang, Mitte März hin. Wie ich vorher schon sagte, Mitte März war dann die das Redaktionstreffen für die Texte des Programmhefts, das jetzt vor 2 Wochen erschienen ist. Und da sich in diesem Jahr relativ vieles geändert hat, ist manches nicht mehr aktuell. Deshalb nochmal der Tipp, guckt, bevor ihr zu einem Konzert geht, auf die Webseite www.vmh.de, um dieses Konzert da zu sehen. Dann ist da ist der Link für das Streaming-Video drin und vielleicht auch die Anmeldung. Es kann gut sein, dass, wenn Konzerte mit Publikum möglich sind, dass dann man sich selber, also direkt da anmelden muss, damit nicht so viele Leute kommen. Kann auch sein, dass man sich vorher testen muss. Das ist alles gut möglich, das wissen wir noch nicht so genau. Und ja, und Felix hat da mit der Organisation eben auch viel zu tun gehabt. Und wir hoffen, dass das Festival trotzdem ganz gut stattfinden kann, wie auch immer. Wir kommen gleich später noch zu mehr Musik, in der Felix beteiligt ist. Ich wollte jetzt Gerd Vierköder ins Gespräch bringen, der bei dem Konzert am folgenden Tag, am Dienstag, den 1. Juni, beteiligt ist. Ganz genau, und das ist ein Ensemble mit 2 Musikern, also ich selbst werde Schlagzeug spielen und wir haben dann noch Andrew Levine am Theremin und Andreas Krennerich an Saxophon. Meistens spielt Andreas ein Baritonsaxophon, aber auch gerne Sopransaxophon. Wir haben in dieser Konstellation im Trio noch nicht gespielt. Wir haben uns vor vielen Jahren auf einem Konzert kennengelernt auf der MS Stubnitz. Damals war das ein Doppelkonzert. Da habe ich zusammen mit Andreas Krennerich im Duo gespielt und mit Andreas improvisiere ich schon seit, ich glaube 25 Jahre improvisieren wir schon zusammen. Wir haben auch 2 Duo-CDs rausgebracht schon. Und das andere Ensemble damals auf der MS Stubnitz war eben ein Trio mit Andrew Levine und noch der Anna Mandl, einer Sängerin. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch ein Set zusammengespielt. Und daher kenne ich Andrew und eben Andreas kenne ich eben schon sehr lange. Und wir haben jetzt eben die Gelegenheit, im Rahmen des Blurred Edges Festivals im Trio zu spielen mit Theremin, Saxophon, Schlagzeug. Und das Ganze wird stattfinden am 1. Juni. Und zwar im Faktor. Das ist in der Max Brauer Allee 229. Vielleicht habe ich auch noch eine Uhrzeit. Es geht um 20 Uhr los und ich hoffe auch wirklich, dass es losgeht. Und wie alle Musiker wahrscheinlich hoffen wir auch, dass Publikum vor Ort anwesend sein darf, wie auch immer mit Test oder mit Abstand oder wie es auch immer sein wird. Zu dem Trio selber, ja, kann ich jetzt natürlich nicht wirklich was sagen. Es existiert in dieser Konstellation keine Aufnahme, jedoch existiert eine Aufnahme in einem anderen Trio, wo Andrew Levine und Andreas Krennerich mitspielen, nämlich mit Sebastian Grams am Kontrabass. Und da hat Heiner, glaube ich, auch etwas zu spielen. Ja, genau, den Track Nummer 5 von einem längeren Album, das bei Bandcamp vor 2 Jahren erschienen ist. Das hat den Titel European Electroacoustic Chamber Music, und der Track 5 hat auch den ganz klaren Titel 5, und das hören wir jetzt. Das war eben das Trio, von dem Gerd gerade gesprochen hat. Und ich gehe nochmal weiter in dem Programm, und zwar auf den Mittwoch, den 2. Juni. Da ist eine Veranstaltung im Programmheft angekündigt, von der zuletzt klar war, dass sie nicht stattfinden wird, und zwar Dietrich von Euler, Donnersberg, Elektronik und lyrische Elektronik in der Galerie Oberfett in der Billroth-Straße, das soll nicht stattfinden nach seiner Aussage. Also er mag kein Streaming und findet das irgendwie unpassend für seine Performance. Anders ist es bei Frauke Olbert am Mittwoch, den 2. Juni um 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor, Max-Brauer-Allee 229, eine Voice Lab Dance Edition. Das wird jetzt auch umgestellt, weil sie, glaube ich, eine Verletzung am Fuß hat. Wird es wahrscheinlich keine Dance Edition, sondern eine andere Edition werden. Genaueres kann ich jetzt noch nicht sagen. Ist mir, weiß gar nicht, wem es jetzt schon bekannt ist. Vielleicht ist es auf der Webseite schon. Ist da irgendwas anderes zu lesen? Oder? Auf der Webseite noch nicht, aber es gibt genauere Infos. Das sind wohl 1:1 Konzerte, für die man sich auf kleine Zeitslots irgendwie anmelden muss. Ach so. Draußen im Garten oder so. Ach stimmt, ja, ich habe mal so eine Mail gelesen. Okay, also auf jeden Fall ist klar, man kann ja nicht so ungefiltert hinlaufen, sondern muss sich da irgendwie wahrscheinlich direkt anmelden. Ja, ich suche es gerade, ich finde es aber so ja, schnell. Ja, okay. Gut, ich kann ja schon mal weitergeben, du sagst dann Bescheid. Und zwar zu dem 3. Juni, da ist geplant war da eine Präsentation mit Karl-Heinz Essel, der auch in den letzten Sendungen schon mit Stücken vorkam. Findet leider nicht statt. Karl-Heinz Essel müsste aus Österreich anreisen und dann zurückkommen und in Quarantäne, zumindest war das so. Der Stand vor ein paar Wochen, wo er dann daraufhin abgesagt hat, folglich das Konzert danach um 20 Uhr, die Goldberg-Variation in einer radikalen Neuinterpretation von Jennifer Heimer, Klavier und Karl-Heinz Essel Live Elektronik, kann leider auch nicht stattfinden. Aber am Donnerstag, den 3. Juni, findet statt im Künstlerhaus Faktor Max-Brauer-Allee 229 wieder um 20 Uhr eine Veranstaltung des Büros für problematische Komposition. Multimedia Takes the Risk ist der Teaser dazu. Und die Multimedia Composers sind Greg Beller aus Frankreich, Xiao Fu aus China, Georg Haidu aus Deutschland, Rama Gottfried aus USA, Jakob Sello aus Hamburg, ja, Stefan Droschka Deutschland und Yin Wang aus China und Deutschland. Und eine Videoartistin ist auch noch, Künstlerin ist auch noch dabei, Janina Lukow. Und die Musikerinnen sind Lin Chen, Lini Gong und Gianmarco Chiampa. Der Infotext dazu ist auf Englisch. The Office of Problematic Composition is an association of multimedia composers and video artists. Taking risks and trying them out, as well as putting the experiment central to the ensemble, is an obligation for all its members. In addition to the members of the ensemble, we will feature several guests: Yin Wang, composer; Lini Gong, sopran; und Gianmarco Campa, Gitarre. Also das sind die Musikerinnen, die eingeladen wurden zu dem Konzert der Veranstaltung des Büros für problematische Komposition am 3. Juni. Am selben Tag, ich weiß jetzt nicht, ob das stattfinden soll, die Vox Femina, das ist ein Projekt, ich kündige es mal an, vielleicht findet es ja trotzdem statt. Und zwar am Freitag, den 4. Juni von 12 bis 19 Uhr, also ein längeres Konzept im Warburghaus Hellwigstraße 116. Vox Femina, schmachtern, schmettern, sterben. Der Text gibt Auskunft über das Konzept und das lautet wie folgt: Die Frau in der Oper hat es nicht leicht. Sie liebt, sie leidet und sie stirbt. Fast allen großen Frauenfiguren wird übel mitgespielt. Dennoch singen sie dabei die schönsten Arien. Ausgestattet mit historisch gewachsenen Insignien und Attributen sind sie längst mehr als nur Frauen. Frauen. Sie stehen für bestimmte Blicke auf Weiblichkeit. In der intensiven und intimen Auseinandersetzung mit eben jenen Insignien können Klischees entlarvt, Vorurteile hinterfragt und Ungerechtigkeiten aufgedeckt werden. Wie wurde auf die Frauenfiguren geschaut? Wie blicken wir heute auf sie? Und vor allem, was haben diese Frauenfiguren der Oper mit dem heutigen Lebensalltag von Frauen zu tun? Um dem auf den Grund zu gehen, öffnet das Hamburger Opernarchiv anlässlich seines 100-jährigen Bestehens seine Türen. Organisiert und kuratiert vom Musiktheaterkollektiv Bröck, Krebs, Kruse, Neupert werden ausgewählte Objekte des Archivs erstmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, bespielt und klanglich kontextualisiert. Ein begehbares Archiv der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und da ist schon klar, da soll man sich anmelden. Zu einer Kurzperformance kann man sich anmelden unter tickets@hamburger-opernarchiv.de. Also das ist unbedingt erforderlich, sonst klappt es nicht mit dem Besuch bei Vox Femina, der Veranstaltung, die im Zeitfenster von 12 bis 19 Uhr im Warburghaus Hellwigstraße 116 geplant ist. Am selben Tag, Punkt 18 Uhr, im Künstlerhaus Georgswerder in der Ramwerder Straße, eine Jam-Session. Open Space Georgswerder. Jeder ist eingeladen, sein Instrument mitzubringen. Gerne auch Kochtöpfe, Waschbretter, Rasierapparate. Also nicht die scharfen, sondern die klingenden. Kinderspielzeuge und so weiter. Wir planen eine frei improvisierte Jam-Session. Je mehr Leute, desto besser. Organisiert von Leonid Kalamow und Michael Steinhauser. Auch da eine Anmeldung und den Kontakt herstellen unter der E-Mail-Adresse lehrum, also lehrum@web.de. Das alles am besten nochmal nachgucken. Selben Tag, der Freitag, der 4. ist sehr intensiv von den Veranstaltungen her. Ich glaube, die findet nicht statt, die nächste Veranstaltung. Steht das schon klar? Du meinst die Lila Session Band? Nee, die meine ich nicht, sondern die Lose Yourself on an Edeka Parkplatz. Das findet nicht statt, genau. Das findet leider nicht statt. Ich halte mich deshalb auch zurück, das anzukündigen. Und du hast schon, vielleicht kannst du weitermachen. Ich kann weitermachen. Fast schon traditionell wie jedes Jahr gibt es eine Doppelveranstaltung im linken Laden, im Kleiner Schäferkamp 46 mit Ulrike Herzog Percussion und Joachim Kamps an den Tasten. Ist ein Duo, was seit einigen Jahren auch, glaube ich, zusammenspielt. Ja, da begegnen sich, das Programm sagt, ethnomusikalische Erfahrungen der Perkussionistin Ulrike Herzog auf die Jazz- und Kompositionserfahrungen von Joachim Kamps. Aus dem Moment heraus entstehen lebendige Verbindungen von Rhythmen und Klängen, Schwingungen und Geräuschen aus unterschiedlichen Weltkulturen, die sich mit Free-Jazz-Elementen im freien Spiel entfalten. Und als einen zweiten Programmpunkt an dem Abend gibt es die Lila Session Band. Das ist eine Gruppe von Leuten, die sich dort eben im linken Laden, ich war selber lange nicht dort leider, alle zwei Freitage, glaube ich, irgendwie dort eben zur Session trifft. Das ist in diesem Fall dann Stefan Happel am E-Bass, Achilles, der Name ist jetzt nicht ausgeschrieben. Es ist ein griechischer Nachname, den ich jetzt nicht versuche irgendwie. Auf jeden Fall spielt Achilles Trompete, Posaune und Percussion. Dann gibt es Julian Schäfer, der diverse indische Flöten spielt, Jutta Hoppe mit einer Geige und Brate und eben auch Ulrike Herzog Percussion und Joachim Kamps. Genau, das Konzert ist auf Spendenbasis. Mhm. Willst du noch weitermachen? Oder? Ich kann gerne weitermachen. Mhm. Es geht weiter am selben Abend, auch um 20 Uhr, gibt es auf der Stubnitz In der Rauschmelder-Reihe. Ich glaube, das wird aber vor. Nee, das wird irgendwie, die produzieren was vor. Stimmt. Die produzieren, glaube ich, einen Track vor, den sie dann, der dann live geschaltet wird. Ich glaube, du bist nicht an dein Mikro. Okay. Okay. Ja. Ich bin nicht an dem Mikro. Genau, Heiner merkt richtig an, das Konzert wird nicht stattfinden. Da wird es einen vorproduzierten einen Track oder ein Album, das weiß ich nicht. Nee, ein Track, glaube ich. Ein Track, mhm. Ja. Dann nehme ich mal an, von denselben Künstlern, ich glaube, das sind in dem Fall nur Künstler, keine Frauen oder sonstige Menschen mit dabei. Das wäre in dem Fall das synthetische Mischgewebe, David Wallraff, PAAK und The Orville Language, die dann wohl zusammen irgendwie einen Track veröffentlichen anstelle des Konzertes. Mhm. Und dann gehe ich gleich weiter am selben Tag. Ja, ist wirklich ein intensiver Tag. Im Künstlerhaus Faktor, Max-Brauer-Allee 229, stark bewölkt at Blurred Edges 2021. Wieder, wie jedes Mal bei stark bewölkt, die Mischung zwischen Solisten, Duos und komponierten Stücken. Also die Solistinnen und Duos, die sind diesmal Christine Schörkuber, aka Can't Fit. Sie spielt einen Jazz-Sampler, eine DIY-Instrumente, also selbst hergestellte oder entwickelte. Dario Sanfilippo, Constructing Realities, Electronics und Microphones. Achim Zepetzauer, Card Talk, Cardboard, Phonograph with Recycled CD. Und Gregory Büttner, Electronics und Birgit Ulher, Trompete und Speaker. Auftreten wird an dem Abend das Ensemble MAM, Manufaktur für aktuelle Musik. Das sind Alexander Hatschiew, Paul Hübner und Marie Schmidt. Und sie spielen Stücke von Michel Lou, untitled Three-Part Construction for vier Violoncello und zwei Objektperformer von Michael Meyerhoff Splitting 43.2 für Trompete und Violoncello mit schwingenden Systemen, Noise Object, Objekt und Zuspielung, eine Uraufführung, und von Elsa Mbala, No Name for drei Spieler, das ist auch eine Uraufführung. Und bevor ich weiter was über das Konzert sage, eine Aufnahme von Christine Schörkuber, aka Can't Fit, und zwar Wind Under the Floor. Das ist, ich glaube, Moment, ich muss jetzt gerade mal gucken. Wind Under the Floor ist Under the Door, nicht Under the Floor. Wind Under the Door mit Anna Clementi Stimme, und das ist ein Poem von T.S. Eliot, was da rezitiert wird. Und jetzt hören wir es mal. My nerves are bad tonight. Yes. Stay with me. Speak to me. Why do you never speak? Speak. What are you thinking of? That noise now. What is the wind doing? Nothing again. Nothing. Do you know? Nothing. Do you see? Nothing. Do you remember? Nothing. Nothing. I remember those up. Ja, leider muss ich das auch noch ein bisschen kürzen, weil die Zeit rennt uns ein bisschen davor, aber gut, wir müssen es nicht übertreiben. Das war Christine Schönhuber, aka Can't Fit, mit einem Track zusammen mit Anna Clementi. Und sie ist eine Musikerin, die im Rahmen des Stark Bewölkt Konzerts bei Blood Edges 2021 spielt. Der Teaser ist Extended Solos and Manipulated Objects. Die Extended Solos, da hatten wir gerade schon eins gehört. Eine der Komponistinnen an dem Abend ist Elsa Mballa, die noch gar nicht so sehr als Komponistin in Erscheinung getreten ist, aber schon als Soundartistin und mit Elektronik zum Teil, ja, hauptsächlich mit Elektronik. Und von ihr spiele ich kurz ein Stück an, das hat den Titel La Forêt. Ausgeblendet ein Stück von Elsa Mballa, eine Solo-Performance aufgenommen, ich weiß es nicht, 2016, soweit ich das genau, ja, ist genau, das ist von ihrer ersten EP, die produziert wurde von Ole Prolin und Elsa Mballa alias Ahmed. Elsa Mballa hat in der letzten Zeit dann angefangen mit grafischen Partituren und alternativen Klangnotationen und Videoanimationen, die eben für sie neue Wege in ihrer Musik darstellen. Und sie ist eine der Komponistinnen, die am 4. Juni im Künstlerhaus Faktor ein Stück gespielt wird, interpretiert von dem Ensemble MAM, Manufaktur für aktuelle Musik. Das andere sind Solo-Acts oder der Duo-Act mit Gregory Büttner und Birgit Uller, Elektronik und Trompete, Speaker. Ich gehe dann gleich mal weiter zum nächsten, das ist der nächste Tag, der Samstag, der 5. Juni, Strobreden. Ich hatte es ganz am Anfang der Sendung angesprochen, da ist dann eine Ausstellung im Raum Strobreden, Haus für Klang, Kunstenthusiasten Bahrenfelder Chaussee 144 ab 15 Uhr bis 19 Uhr Sound Mapping 144 ist der Titel. Und das ist eine Ausstellung der Klangkünstlerinnen Frauke Eckhardt und Dodo Schielein, die da eröffnet wird. In beiden Arbeiten können die Besucherinnen durch spielerische Berührungen Klang erzeugen und erfahren. Neben den interaktiven Klangarbeiten werden auch ortsbezogene Klanginstallationen zu sehen sein. Frauke Eckhardt ist aus Saarbrücken, Köln, studierte Bildhauerei und hat nun eine Gastprofessur an der KHM Köln. Und Dodo Schielein lebt in Hamburg, hat auch Kunst studiert an der Hochschule für Bildende Künste und ist schon länger aktiv als Komponistin, Klangkünstlerin und bildende Künstlerin. Es gibt dann noch mehr Öffnungszeiten am Sonntag, jeweils Sonntag den 6., Donnerstag den 10., Freitag 11., Samstag 12., Sonntag 13., jeweils von 16 bis 18 Uhr ist die Ausstellung Sound Mapping 144 im Strohbreden zu sehen, Bahnfelder Chaussee 144. Ich gehe weiter zum gleichen Tag, am 5. Juni um 18 Uhr ist im Gartenkunstnetz in der Eiflerstraße 35 ein Konzert, Blurred Gartenkunst 2021, zwischenzeitliches Rekontextualisieren des Klebreisteigs. Mhm. Okay, da treten auf VB Schulzes Bernsteinzimmer und dann Mo, wo nicht mehr viel gesagt wird. Ich weiß es nicht, kann ich dazu sagen. Ich kenne die Band nicht oder den Solo-Act. Dann kommt noch Moritz Moha Zapp, Electronics. Er erforscht performative Potenziale digitaler Rekontextualisierung. Und dann sind noch dabei Knotthoff, Nils Knott. Ja gut, das ist jetzt mehr so assoziativ. Kann man Verschiedenes draus lesen. Garten aus Landschaften, so weich wie Klebteigreis, spurenlose Konstruktion nach 8 kommt 8,5 und so weiter. Noch zu den Instrumenten könnte man noch mehr sagen. Ich bin leider ein bisschen im Zeitdruck, weil ich eben auch noch eine Veranstaltung ankündigen möchte, wo sowohl Felix Meyer als auch ich beteiligt bin, und zwar den H7 Club at Blurred Edges 2021 Imaginarchic Sonic Performances. Das findet statt am 5. Juni im Künstlerhaus Faktor, Max-Brauer-Allee 229, Eintritt 10 oder 7 mit dem ersten Act Liz Albee aus Berlin, Quad Trompete, Electronics und Erweiterung, Extensions, und Jasmine Guivot, ebenfalls aus Berlin, Laptop MIDI Controllers. Sie spielen das Stück The History of Humanity, ein ca. 40 Minuten langes Stück, eine offene Komposition, quadrophonisch konzipiert, mit Liz Albees vielköpfig modifizierter Trompete und Jasmine Guivots eigenwilligen Laptop-Übertragungen. Danach das Ensemble EMN mit Christoph Funabashi, Gitarre, Objekte, Christine Kultkepp, Double Bass, Felix Meyer, Trombone und Heiner Metzger, Klarinetten, Soundtable und Objects. Das Ensemble EMN wird interpretieren eine Komposition von Clara de Assis aus Marseille, und zwar das Quiet Book, dann das Stück Lego von David Eckert und Markus Wettstein aus Berlin, und dann improvisieren mit einem Konzept von Felix Meyer, Chasing 3 für Improvising Quartett und 4-Channel Fix Media mit Aufnahmen von dem Ensemble Xenon aus Berlin und EMN und dann Hedera von Heiner Metzger, einem Konzept-Improvisationsstück. Chasing 3, da kann Felix noch mal ein bisschen was zu sagen. Das ist unter seiner Produktionsarbeit entstanden, sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen was mit dem vielen Alleinsein und sich nur mit wenigen Leuten treffen können, irgendwie in dem letzten Jahr oder den letzten anderthalb Jahren, was zu tun hat. Die Grundidee irgendwie von diesem Stück oder dem Konzept ist sich selbst oder das eigene Ensemble zu klonen, also mit Aufnahmen von einem selbst, dann in der Improvisation konfrontiert zu werden und auch irgendwie einfach so ein bisschen die Frage danach, bemerke ich das während dem Spielen überhaupt, ob ich gerade mit einem wirklichen Menschen spiele oder ich eine Aufnahme irgendwie höre aus einem Lautsprecher. Genau, das Ganze wird auch quadrophonisch realisiert werden. Vielleicht noch als kleine Werbung für unser Konzert. Wir wollen das Ganze mit einem Kunstkopf übertragen, damit eben gerade diese quadrophonischen Sachen dann auch im Stream genießbar sind und nicht da die Hälfte oder das Besondere der Stücke dann irgendwie nicht mit übertragen wird sozusagen. Ja. Genau, was dann der heiße Tipp drauf folgt, das Ganze mit Kopfhörern anzuhören, sonst ist nämlich die Kunstkopfübertragung nicht erkennbar. Letztes Jahr hatten wir auch schon bei Blood Edges mit dem Ensemble gespielt, mit EMN. Und da hast du jetzt eine Aufnahme mitgebracht, die ich jetzt noch einspielen möchte. Und zwar Halligalli. Das ist vom 16. Oktober 2020. Quatsch. Und das ist eine Komposition von Christoph Funabashi. Und ich spiele die jetzt mal ein. Okay, jetzt, das war der falsche Regler. Jetzt, ich starte es nochmal zurück, damit auch der richtige Eindruck entsteht. Kleinen Moment. Thank you. Ja, das war der letzte Track heute in der Klingding-Sendung EMN mit Halligalli. Und die nächste Sendung wird am 18. Juni sein, dann mit Aufnahmen. Hoffe ich, dass wir verschiedene Aufnahmen haben von Blood Edges Konzerten. Von Blood Edges Konzerten. Das Festival beginnt am 27. Information unter www.vmh.de und über die Klingding-Sendung, die demnächst auch online gestellt ist, kann man sich informieren unter www.hierunddaa.de/klingding.html. Wie gesagt, die nächste Sendung am 18. Juni, Freitag, 22 Uhr. Und, ich übergebe dann an Electronic Jam und bedanke mich natürlich bei Felix Meyer, dass er heute ins Studio gekommen ist. Und Gerd Vierkötter, wir haben das zusammen gemacht. Und mein Name ist Heiner Metzger. Okay. Schönen Abend noch. Ja, genau. Jetzt noch kurz eine Aufnahme und dann geht es gleich weiter mit Electronic Jam. Und zwar eine Aufnahme von Jasmine Gifu. Wie hat sie den Titel? Syrogat. Okay, bye-bye. Thank you.